Kundgabe 5665. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.5.1953. Wille zu Gott. Kraft im letzten Kampf. Kraft von Gott. Ihr brauchet das Ende nicht zu fürchten, so ihr nur den Willen habt, mir treu zu bleiben. So euer Sinnen und Trachten der Erlangung einer geistigen Reife gilt. So ihr also nur wollet, mir zu Willen zu sein. Dann tritt alles so an euch heran, dass ihr stets denken, reden und handeln werdet, wie es recht ist. Dann wird auch keine Furcht euer Herz befallen, sondern eine Willensstärke wird in euch sein, dass ihr erhobenen Hauptes allem begegnet, was über euch kommt. Ich kenne den Willen des Einzelnen, und diesem Willen entsprechend bedenke ich ihn mit Kraft und Gnade. So wie ihr mich und mein Reich anstrebet, brauchet ihr die Welt nicht zu fürchten und auch deren Machthaber nicht, die auch unter meinem Willen stehen. Wohl wird die kommende Zeit Anforderungen stellen an euch, doch ihr selbst werdet mit diesen Anforderungen wachsen. Ihr werdet Dinge meistern, die euch zuvor unüberwältigend erschienen. Und alles wird sich von selbst regeln, so wie nur eure Gedanken mir zugewendet bleiben, so wie sie sich nicht von der Welt gefangen nehmen lassen, die auch mit ihren Versuchungen an euch herantreten wird, je näher es dem Ende zugeht. Doch das ist die größte Gefahr für euch, dass ihr der Welt eure Augen und Sinne zuwendet. Wer aber die Welt überwunden hat, der brauchet die kommende Zeit, den Glaubenskampf und das Ende nicht zu fürchten, denn er hat schon gewonnen, mich und mein Reich. Und er kann nichts mehr verlieren. Wer mich ernstlich suchet, der wird mich auch finden. Wer mich gefunden hat, der wird mich nicht mehr aufgeben wollen, und ihn halte ich auch fest und stärke ihn wider alle Versuchungen, die an jeden Menschen herantreten, solange er noch auf Erden weilet. Und auf dass ihr nicht nachlasset im Verlangen nach mir, auf dass ihr nicht schwach werdet in den Bedrängnissen durch irdische Macht, werde auch ich mich immer mehr in eure Gedanken eindringen und wahrlich stärkere Macht haben über euch als mein Gegner. Denn solange euer Wille mir gilt, hat er keine Gewalt über euch. Und darum fürchtet nichts, was auch kommen mag. Ich weiß über alles und führe euch so, dass ihr immer inniger euch mir verbindet, dass ihr eure Seligkeit findet in den Stunden stiller Zwiesprache mit mir, dass ihr jede Gelegenheit nützet, euch in meine Arme zu flüchten, dass ihr stets Trost und Kraft schöpfet, so ihr mich zu euch reden lasset. Ich komme im Wort immer wieder zu euch und vermittle euch also direkt die Kraft, die euch stark und widerstandsfähig machen wird, so dass ihr die kommende Zeit nicht zu fürchten brauchet. Denn die Meinen besitzen meine Liebe und sind nimmermehr von mir verlassen. Und zu den Meinen zählen alle, die mich lieben und meine Gebote halten, die arbeiten für mich und mein Reich, die mir willensmäßig ergeben sind und mir treu bleiben wollen bis zum Ende. Amen.